bin schlimmer als die meisten. Trage eine ärgere Verkleidung. Meine Entschuldigung kenne nur Gott und ich allein. Hätte ich Zeit dazu, ich würde mich enthüllen. Sich mir enthüllen? Ihnen vor allem, entgegnete der Mörder. Ich hielt sie für intelligent. Ich glaubte, da sie wirklich existieren, sie verstünden im Herzen zu lesen. Und doch wollen sie mich nach meinen Taten beurteilen. Überlegen Sie, was das heißt, nach meinen Taten. Ich bin unter Riesen zur Welt gekommen, habe unter Riesen gelebt. Riesen haben mich von dem Tage meiner Geburt an bei der Hand genommen und fortgeschleppt. Die Riesen des Zufalls, der Umgebung. Und Sie wollen mich nach meinen Taten beurteilen. Können Sie denn nicht in mein Inneres hineinsehen? Können Sie denn nicht begreifen, dass ich das Böse hasse? Erkennen Sie denn nicht in meinem Inneren die klare Schrift des Gewissens, die keine willkürlichen Sophismen auszulöschen vermochten, wenn ich sie auch gar zu oft unbeachtet ließ? Erkennen Sie mich denn nicht als ein Wesen, das so weit verbreitet ist wie die Menschheit selbst? Als den Sünder wider Willen? Alles, was Sie sagen, klingt sehr schön, lautete die Antwort, geht mich aber nichts an. Fragen der Charakterstärke fallen nicht in mein Gebiet, und es ist mir ganz gleichgültig, durch welchen Zwang Sie sich haben mitreißen lassen, vorausgesetzt, dass es in der richtigen Richtung war. Aber die Zeit fliegt. Das Dienstmädchen hat es zwar nicht eilig, sie sieht sich die Volksmenge an und die Bilder an den Anschlagsäulen, aber sie rückt doch immer näher. Und vergessen Sie nicht, dass es ist, als käme der langbeinige Galgen selbst durch die festlichen Straßen auf Sie losgeschritten. Soll ich Ihnen helfen? Ich, der ich alles weiß? Soll ich Ihnen sagen, wo das Geld zu finden ist? Um welchen Preis? Fragte Markheim. Ich schenke Ihnen diesen Dienst als Weihnachtsgabe, versetzte der andere. Markheim musste lächeln, wie in bitterem Triumph. Nein, sagte er, ich will nichts aus Ihren Händen. Und wenn ich vor Durst stürbe und Ihre Hand hielte den Wasserkrug an meine Lippen, ich hätte dennoch den Mut, ihn zurückzuweisen. Vielleicht bin ich zu leichtgläubig, aber ich will nichts tun, um mich dem Bösen zu verschreiben. Oh bitte, ich habe nichts gegen eine Reue auf dem Totenbett, bemerkte der Besucher. Weil Sie an Ihre Wirksamkeit nicht glauben, rief Markheim. Das will ich nicht sagen, erwiderte der andere. Aber ich betrachte diese Dinge von einer anderen Seite, und mit dem Leben erlischt auch mein Interesse.